ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein! Was sagen Sie? Ich kann es nicht! Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon und mit feinen historischen Funkaufnahmen. Heute wieder mit einem Krimi-Klassiker. Nein, in dieser Ausgabe sind es sogar zwei. Ein Double-Feature mit spannenden, ungewöhnlichen Krimis aus den 70ern. Und beide stammen aus Kanälen, die es nicht mehr gibt. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Eines der vielen Pausenzeichen aus dem Rundfunk der Deutschen Demokratischen Republik. Es klingt wie ein Schlaflied, aber es gab noch eins. Ja, und diese akustische Signatur kommt hier gleich noch einmal in der Spooky-Version. Ach, ja, dass ich sowas zur Entspannung höre, das wissen Sie längst. Und natürlich ahnen Sie auch bereits, aus welcher DDR-Rundfunkreihe unsere zwei Hörspiele stammen. Krimi, Krimi, Krimi, Krimi, Krimi. Am Freitag. Der Krimi am Freitag war ein fester Radiotermin, 21.30 Uhr auf Radio DDR 1. 1976 ging es los, zunächst 14-tägig, später wöchentlich. Also muss ich hier Krimis hören? Ja, und es ging schnell. Die meisten Folgen waren nur knapp 30 Minuten lang, dann war der Fall gelöst, denn um 22 Uhr kamen schon die Nachrichten. Die Beliebtheit des Krimis am Freitag wuchs, die Folgen wurden sogar unter der Woche mehrfach wiederholt. Das ist doch einfach Wahnsinn! 360 wurden es bis 1991 im Rundfunk der DDR. Die Hälfte der Stücke produzierte man im Leipziger Funkhaus Springerstraße, die anderen in den Berliner Studios in der Naleperstraße. Das kommt von den vielen Krimis im Fernsehen. Radio DDR erfand den Krimi am Freitag auch, um vergleichbaren Produktionen aus dem RIAS und anderen Westsendern etwas entgegenzusetzen. Wir werden das überprüfen. Aber Herr Kommissar, und tatsächlich kamen die Krimis am Freitag pointierter daher als die vielen, meist doppelt so langen Einzelstücke, die es vorher gab. Doch eines war Voraussetzung. Immer muss denn ja ein Mörder da sein, ne? Und noch wichtiger, gute Geschichten. Eine Autorin hatte sich als interessante Zulieferin von Radiokrimiskripten hervorgetan. Sie hieß Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Heute ein Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Diese Linda Tesmer schrieb ab den 70er Jahren zunächst zahlreiche Kriminalerzählungen für die populäre Heftromanreihe Blaulicht. Manche davon arbeitete sie auch zu Kriminalhörspielen um. Ihr erstes kam 1973 und hieß Am schwarzen Mann. Da gab es den Krimi am Freitag noch nicht. Wir möchten Ihnen in dieser Kein-Mucks-Ausgabe gleich zwei der acht Linda-Tesmer-Krimis vorstellen. Beide zeigen die detaillierte Arbeit der Volkspolizei. Na, dann kommen wir endlich voran in diesem Fall. Das hier ist Leutnant Stender. Ihn und seinen Hauptmann Koch erwartet ein seltsamer Verkehrsunfall. Los geht's. Ein Toter zu viel aus dem Jahr 1981. Der erste von zwei Tesmer-Krimis. Gute Unterhaltung. Bis gleich. Krimi, Krimi, Krimi, Krimi, Krimi, Krimi am Freitag. Bei dem Sauwetter sollte man das Autofahren verbieten. Ja, wenn man solche Unfälle sieht. Einer liegt im Graben und der andere quer über die Straße. Hallo, Genosse Koch. Genosse Stender. Ja, was gibt's? Der Skoda, also, der ist beim Überholen ins Schleudern geraten. Der Trabantfahrer hat nicht schnell genug reagiert. Und wann, Genosse Wendt? So, gegen 11. Genosse Stender wird sich um die Toten kümmern. Da drüben liegen sie unter den Decken. Ja, sicher. Scheiß Wetter. Die anderen sind verletzt? Ja, der Fahrer vom Skoda und ein Mädchen, das im Trabi war. Ohnmächtig? Nicht mehr. Sie haben auch schon die Toten identifiziert. Keine schöne Sache. Ja, das ist ja noch schlimmer. Es sind zwei Männer und eine Frau. Und die Frau, die tote Frau, die ist Ihnen völlig unbekannt. Sie sagen, sie ist nicht im Skoda und nicht im Trabi gewesen. Und als es passierte, sei sie ganz sicher auch nicht auf der Straße gelaufen. Das ist doch nicht möglich. Haben wir keine weiteren Zeugen? Niemanden. Aber der Mann, der die Polizei anrief und den Rettungsdienst? Hat keinen Namen genannt und sich nicht mehr gemeldet. Ein Toter zu viel. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Haben Sie nun endlich den Obduktionsbefund? Ja, liegt vor. Na und? Also die Frau war schon vor dem Unfall tot. Das ist nichts Neues. Hat der Arzt schon am Tatort bemerkt. Der Unfall war gegen 11. Ja, und der Tod der jungen Frau muss etwa schon gegen 10 bis halb 11 eingetreten sein. Eine Verletzung am Hinterkopf, hervorgerufen von einem Gegenstand mit scharfer Kante. Hm. Genauer haben wir es nicht. Nee. Alter etwa 30, keine Papiere, kein weiterer Hinweis auf Name oder Anschrift, keine Handtasche, kein Ring. Nicht. Und die anderen? Die Überlebenden des Unfalls? Auch nichts. Sie bleiben dabei, die junge Frau haben Sie nie zuvor gesehen und in keinem der beiden Wagen habe sie gesessen. Mit einem Wort, die Lage ist schlecht. Genau so hat man, ich vermute, der Täter... Und falls es einen Täter überhaupt gibt. Angenommen, der Täter hatte die Tote im Wagen, wollte sie irgendwo abladen, passiert zufällig diese Unfallstelle und sagt sie. gut, das kann so gewesen sein, vielleicht, ja. Ich denke auch, es war der Täter, der die Polizei angerufen hat. Alles möglich, aber erst wollen wir mal die Presse einschalten. Na schön, mit Foto? Selbstverständlich. Irgendjemand muss sie doch kennen. Also, Frau Küken, das Bild, ich meine die Frau auf dem Bild, die haben Sie erkannt. Aber ja, sie hat mir doch ihre Nähmaschine verkauft und ich habe 200 Mark draufgezahlt, nicht wahr? Aber der Zellmer will sie jetzt nicht rausrücken. Sie sprechen vom Ehemann der Toten. Ihr Geschiedener. Aber der redet ja mit keinem. Also heißt die Tote Zellmer. Carla Zellmer sind Nachbarn von uns, Ransdorf, am Fuchsbau 8. Das ist ein Zweifamilienhaus. Wir wohnen oben und die Zellmers unten. Kinder haben sie keine. Aha, geschieden, aber wohnen noch in einer Wohnung. Das ist ja das Problem. Was hat's auch den Alten geheiratet? Wieso? Als sie kam, war sie gerade 22. Da war der Zellmer Mitte 40. Ich bitte sie. Ein gut aussehender Mann, attraktiv. Ach so nicht. Haus, Wagen, großer Garten, gute Position als Hauptbuchhalter. Aha. Und die junge Frau? Kleine Verkäuferin, ohne richtiges Zuhause, keine Eltern mehr. Trotzdem, das hätte sie nicht tun dürfen. Die Frau Zellmer könnte einem leid tun. Jetzt sprechen Sie von der ersten Frau. Natürlich. Die Carla hat ja die Ehe richtig auseinandergebracht, bloß um den Alten zu kriegen. Und jetzt kann sie selber nicht schnell genug raus aus der Ehe. Ein anderer Mann, jung? Was sonst? Will mich ja nicht einmischen. Aber Herr Rahn ist ein patenter Kerl, wirklich, muss man ihm lassen. Wissen Sie zufällig seine Adresse? Na, auch in der Wohnung bei Zellmers. Der hat doch nichts. Was? In der Wohnung des Geschiedenen? Ich sage, seit über 8 Wochen. Der Zellmer ist schon mit den Nerven fertig. Klar will er beide raushaben. Und Carla lief natürlich ebenfalls zum Wohnungsamt, pausenlos sogar. Ja, sowas ist schlimm. Ja, nun erst, da ist vor ein paar Tagen dem Zellmer der Hund eingegangen. An Rattengift, sagt man. Der Alte ist jetzt ganz und gar am Boden. Ja, ja. Sie wünschen... Herr Zellmer? Ach nein, das sind Sie wohl nicht. Nee. Ich glaube, der ist nicht daheim. Ah, schade. Wissen Sie, wann er kommt? Nee, ich weiß gar nicht. Sind Sie Herr Rahn, Helmut Rahn, ja? Sind Sie von der Polizei? Warum fragen Sie? Kommt mir so vor. Hier ist mein Ausweis. Ach. Leutnant Stender. Ja, ja, wird schon stimmen. Darf ich eintreten? Ja, aber wenn Sie Zellmer, na, dann kann ich auch mit Ihnen sprechen. Mit mir? Ach, wegen Carla. Dann haben Sie es in der Zeitung also gelesen. Nee, was soll ich gelesen haben? Was denn? Nun, weil Sie sofort zur Sache fragen. Ja, Carla, die ist doch... Ich höre immer Carla und immer Carla. Suchen Sie sie? ist schon ein paar Tage nicht nach Hause gekommen. Wissen Sie was? Der Herr Untermieter tut sehr unschuldig, aber am Sonnabend hat er Sie zur Charité gefahren. Das stimmt nicht. Jeden Sonnabend musste Carla zur Bestrahlung, immer zu 11. Samstagvormittag, sagen Sie. Mit meinem Wagen hat er Sie immer hingebracht. Es war Carlas Idee und Sie waren einverstanden, Herr Zellmer. Als ob ihr mich jemals gefragt hättet. Am letzten Sonnabend jedenfalls sind wir nicht gefahren. Wenn Herr Zellmer es gesehen hat? Oder? Ja, was heißt gesehen bei den Wolkenbrüchen? Man konnte keine 10 Meter weit sehen. Ja, also was nun? Was ich gesehen habe, so gegen 10, da fuhr ein weißer Trabant ab und drin saß Carla hinten auf dem Rücksitz. Ihr rotes Kopftuch war selbst bei dem Wetter zu erkennen. Das habe ich gesehen und mein Trabi ist weiß. Und hinterher, ich meine, der Wagen? Ich habe ihn nicht benutzt. Montag jedenfalls. Als ich zur Arbeit fuhr, war er in der Garage. Ja, hatte denn Ihre Frau, entschuldigen Sie, ich meine Ihre geschiedene Frau, Zugang? Ja, natürlich hatte sie die Schlüssel auch nach der Scheidung behalten, hätte überhaupt gern alles behalten. Ach, wenn Sie wüssten, das ist schrecklich. Nun auch noch mein Hund. Den habt ihr ebenfalls auf dem Gewissen. Herr Zellmer, lassen Sie doch den Hund. Es geht, Moment bitte mal, um Frau Zellmer. Ja, was ist denn überhaupt mit ihr? Sie wissen nicht. Ja, was denn? Ihre geschiedene Frau wurde am Ort eines schweren Autounfalls gefunden. Sie war, ja, sie ist tot. Das war eben an diesem Samstag. Sie ist tot? Ja. Ja, dann, und am Sonnabend, sagt sie, dann war der es. Nur der. Und ein Unfall. Nie im Leben. Müssen Sie heran. Ich wundere mich ein bisschen. Den geschiedenen Gatten hat die Nachricht sehr erregt, aber Sie als, sagen wir mal, naher Freund der Toten, Sie berührt das scheinbar kaum. Haben Sie es bereits gewusst? Ich versichere Ihnen, ich weiß gar nichts. Sie war fort, naja, es war nicht Ihre Art. Und wären Sie nicht gekommen, ich hätte eine Vermisstenanzeige aufgegeben. So? Ja, bestimmt. Ich bin doch ganz durcheinander. Durcheinander, ja. So wie Ihr Zimmer hier, haben Sie was in Eile gesucht? Gesucht? Ja, das habe ich auch, ja. Und, was? Es klingt lächerlich, ich weiß, ich habe den Boxer gesucht. Bitte? Na, von dem Boxer, die Memoiren, dem Weltmeister, wissen Sie? Ah, Sie meinen Muhammad Ali. Ja, von dem. Und, das suchen Sie unter diesen Umständen. Und das soll ich Ihnen glauben. Ich sag ja, es klingt unmöglich. Aber weil, das ist nicht mein Buch, das gehört einem Kumpel und der drängelt. Klingt wie eine Ausrede, haben Sie es wenigstens gefunden? Ja, eben nicht. Ob Carla das etwa verpumpt hat? Und deswegen wühlen Sie die Wohnung um? Hören Sie mal heran. Nein, nein, das war ich nicht. Das war schon so, als ich kam. Hat alles die junge Frau so hinterlassen, wie? Carla? Nein, sowas nicht. Das war nicht Carla. Wollen Sie einen Unbekannten bemühen? Ich bemühe gar nichts. Ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Heran, lassen wir mal die Märchenstunde. Sie haben behauptet, dass Sie Ihre Freundin letzten Samstag nicht in die Charité gefahren haben, wie Herr Zellmer gesehen hat. Ich schwöre, nein. Ich hätte es ja gar nicht können. Ich musste nach Schwante, Apple holen. Wieso? Ich war in LKW. Ich hatte eine Lieferung, kurzfristig. Fragen Sie nach. Schön, und dann? Als ich kam, war Carla fort. Gut, was haben Sie gemacht? Ich bin auf mein Boot. Was sind Sie? Auf mein Boot. Ich habe ein Hausboot. Aber ran doch nicht bei dem Wetter. Doch, das macht doch mir nichts aus. Ich bin um das ganze Wochenende da geblieben. So, warum eigentlich? Das ist eine Privatangelegenheit. Nicht mehr, wenn es um Mord geht, heran. Waren Sie nicht erst gestern hier? Mein Vater ist zusammengebrochen, den können Sie noch nicht sprechen. Das war mein Kollege gestern. Mhm. Und da müssen Sie eine ganze Mannschaft mitbringen? Das ist die Spurensicherung. Ein Aufriss wegen der Person. Sie mochten sie wohl nicht, die zweite Frau Ihres Vaters. Verdenken Sie mir's? Sie hat die Ehe meiner Eltern zerstört. Meine Mutter ist drüber gestorben. Und das soll ihr Anstandsdrehen weinen, jetzt. Wohnen Sie ständig hier, Fräulein Zellmer? Ich habe eine eigene Wohnung. Nur in den letzten Wochen nach Vaters Scheidung komme ich öfter her, für um die Wirtschaft. Die Person hätte ihn verkommen lassen. Ist es Ihnen da nicht aufgefallen, dass die junge Frau seit Sonnabend nicht zu Hause war? Ich dachte, sie wäre mit Helmut, ich meine bei Herrn Rahn, auf dem Boot geblieben. Bei dem Wetter? In der Kälte auf dem Boot? Warum nicht doch das? Es war sowieso eine 50-Pfennig-Geschichte mit den beiden. Sie lief ihm nach. Dabei hätte er sie nie geheiratet. Ach, das ist neu. Sind Sie da sicher? Ja, doch. Er hat gesehen, wie egoistisch sie war. Alles wollte sie haben, alles. Und wenn ich nicht dazwischen gefahren wäre, sie hätte Vater aus dem eigenen Haus getrieben. Jetzt überlegen Sie bitte, am letzten Sonnabend, vormittags zwischen 10 und 11, wo waren Sie da? Muss ich nicht überlegen. Ich war ins Zentrum gefahren, Rathauspassage, Geschenke kaufen. Und das können Sie beweisen? Wieso? Sie sind doch der Kriminalist. Na, dann kommen wir endlich voran in diesem Fall. Ja, zumindest hat die Spurensicherung in Zelmers Haus was gefunden. Nämlich? Blutspuren auf dem Heizkörper. Das Blut stammt einwandfrei von Carla Zelmer. War das in dem Zimmer, wo die Frau sich mit dem neuen Liebhaber eingenistet hat? Ja, mit dem Helmut Rahn. Ja, in dem Zimmer ist sie zu Tode gekommen. Unfall? Oder Mord? Ja, das bleibt unsere Arbeit. Da kann keine Spurensicherung endgültig entscheiden. Der alte Ehemann, wie mal Geschiedene nach einer Wohnung, das ist doch eine Pulverladung. Ich weiß nicht, Zelmer scheint mir weit von Hass entfernt. Ja, mir bleibt er verdächtig. Er behauptet, Carla sei am Samstag mit dem weißen Trabi fortgefahren worden. Im roten Kopftuch, wie er sagt. Dabei müsste sie nach unserem Wissen um die Zeit schon tot gewesen sein. Ich habe noch was. Ich habe in der Charité nachgefragt. Eine Bestrahlung hätte sie bekommen müssen, aber sie ist nicht erschienen. Ach. Ja, überhaupt der Wagen. Haben die Genossen den Wagen? Na, natürlich haben sie keine Spuren. Jedenfalls nicht in Zelmers Trabi. Dann hat uns der Alte was aufgetischt. Hören Sie mal. Im roten Kopftuch, hat er gesagt, ja? Im roten Kopftuch habe er sie fortfahren sehen. Ja. So. Ja, als wir sie fanden... Ah ja, da trug die Tote ein rotes Kopftuch. Ah ja, und mehr noch. Es war über die Kopfwunde gelegt worden. Und zwar nach der tödlichen Verletzung, nachher. Hätte der Rahn die Verletzte in den Wagen gesetzt? Oder die bereits Tote? Der hat zunächst ein Alibi. Er hat tatsächlich Äpfel gefahren. Allerdings bis 13 Uhr an diesem Samstag. Und das schaut wieder mit der Zeit nicht hin. Aber einfach zu lange unterwegs, viel zu lange. In diesem Fall haut einiges nicht hin. Zum Beispiel, Carla Zelmer hebt 2 Tage vor ihrem Tode ihr ganzes Geld von der Kasse ab. 6.000 Mark. Und zu Hause bei ihr ist kein Pfennig davon zu finden. Das ist allerdings ein Hammer. Frau Küken? Ja? Bei Zelmers ist wohl niemand zu Hause, was? Bei Zelmers? Nein, da wird keiner da sein. Die Tochter, die Noris, hat ihren Vater fortgefahren. Das habe ich gesehen vorhin. Was? Zelmers Tochter kann Auto fahren? Ach ja. Nur einen eigenen Wagen hat sie nicht. Aber fahren kann sie. Also Zelmer ist nicht daheim. Und der Untermieter? Der Herr Hahn? Ja, der ist natürlich ganz weg. Ach. Das ist doch klar. Wo Carla tot ist, was soll ihn hier noch halten? Und die Carla, ich sag's Ihnen im Vertrauen, die Carla ist ihm doch nur nachgelaufen. Ich glaube immer, der wollte die gar nicht. Ist ja ein potenter Mann, aber ein Springer ist er halt auch. Und jetzt ist er weg. Und unter uns, ich möchte nicht wissen, mit wie viel Geld von der Carla. Was Sie nicht sagen. Braucht er Geld für sein Boot? Ach, für die Pferde. Pferde? Na, er wettet. Das heißt doch weiter nichts, als dass er das Geld zum Fenster rauswirft. Und nun hören Sie mal gut zu. Sie wollen doch mal alles wissen. Einen Tag vor dem Unglück haben sich die beiden gestritten. Rahn und die Frau Zelmer. Und wie? Und wissen Sie, ich glaube, es ging da auch um Geld, aber da sind die Wendemaßen wieder zu dick. Das haben Sie also nicht genauer gehört? Nein. Aber die Carla wollte doch immer raus aus der Wohnung. Und stellen Sie sich vor, ich habe sie noch gar nicht erzählt, eben hat er meinen Schlüssel gebracht. Da hat die Carla wohl eine Wohnung kriegen sollen. Und jetzt ist sie tot. Haben Sie die Schlüssel noch? Ja, hier. Hier. Danke. Ja, und das ist auch ein Zettel. Hier. Schuhmacher. Und die Anschrift. Da bauen Sie sich aber ein schönes Häuschen aus, Herr Schuhmacher. Naja, die Garage ist noch nicht fertig. Und überhaupt. Ach, der weiße Trabi ist Ihr Wagen? Das ist ja richtig weiß. Was finden Sie denn an ihm? Entschuldigen Sie, ich kann im Moment keine weißen Trabantwagen mehr sehen. Das hat andere Gründe. Ich komme nur wegen der Frau Zellmer. Ja, die. Ja, die übernimmt meine alte Wohnung. Wo ich doch, weil ich in ein Eigenheim ziehe, keine Tauschwohnung benötige. Nicht wahr? Ach so. Ich hatte 168 Zuschriften. Also Sie hatten eine Annonce aufgegeben? Ja, ja. Ganz korrekt. Und Frau Zellmer schrieb einen erschütternden Brief. Seine Wohnung sei die letzte Hoffnung für sie und... Ja, und so, als gäbe es Mord und Totschlag. Und da habe ich mich für Sie entschieden. Wenn man mal wirklich helfen kann, nicht wahr? Wie oft kann man schon helfen? Und Sie? Hat sie sich gefreut? Nein, eigentlich nicht. Ist verwunderlich, nicht wahr? Sie schien mir am Ende eher gleichgültig zu sein. Hat sie dafür Gründe angegeben? Zu mir nicht. Ich jedenfalls, ich habe gestern die Schlüssel übergeben. Aber sie war nicht da und die Nachbarin nahm sie an. Aber wissen Sie... Die tat so seltsam. Ja, ist da was passiert? Ist aber noch tüchtig kalt am Wasser, wie? Ich habe sie nicht hergebeten. Na, wenn es noch Fragen gibt? Immer noch Fragen? Ja, zum Beispiel die nach dem Geld. Was für ein Geld? Das sie von Carla bekommen haben. Die 3 Mille hätte sie schon zurückgekriegt. Es waren aber 6. 3. Und die anderen 3? Davon weiß ich nicht. Das wollen Sie mir erzählen. Wirklich nicht. So großzügig war Carla nicht. Sie wollen sagen, Carla wollte nicht mehr die zu melkende Kuh spielen. Das ist doch Quatsch. Gesetzt im Fall, Carla hätte Ihnen wirklich nur die 3.000 gegeben. Kam es nicht zum Streit um Geld? Nicht um Geld. Und haben Sie nicht die Wohnung durchwühlt? Um das andere Geld zu finden? Nee. Nee, ich habe das Buch gesucht, ob Sie es glauben oder nicht. Ich kriege fürchterlichen Ärger, wenn ich das nicht zurückgebe. Und Ärger habe ich genug. Also zurück zum Geld. Was haben Sie denn damit gemacht? Also? Was? Ich habe Schulden zu bezahlen. Das hat mit Ihren Wetten zu tun, ja? Wenn Sie es wissen... Ran, Ihr Alibi vom Samstag ist übrigens auch nicht sehr dicht. Was soll denn das heißen? Sie trafen erst gegen 13 Uhr in Schwante ein. Bei normaler Fahrt hätten Sie aber 11:30 dort sein müssen. Es ist aber nicht normal. Gar nicht. Ich ersticke in Schulden. Den Kahn wollen Sie mir pfänden. Das einzige Stück Welt, das ich besitze. Und da kommen Sie, wo die eine Stunde geblieben ist. Das weiß ich doch nicht. Und da wollen Sie mir einen Mord andrehen, was? Wo es einen gibt, der Carla wirklich gehasst hat. Wälzen Sie es mal nicht auf Zellmer ab oder auf dessen Tochter. Die Zellmers wären sobald los gewesen. Carla hatte eine Wohnung in Aussicht. Der Alte hat gewusst, dass Carla es war, die das Rattengift gelegt hat. Und als seine Töle einging, drehte er durch. Und von der neuen Wohnung hat er auch nichts gewusst. Nur Norris. Ich meine, Fräulein Zellmer wusste davon. Und außerdem liebte er Carla immer noch. Wissen Sie denn, was in solchen Köpfen vorgeht? Dieser Fall ist einfach gegen alle Regeln. Je mehr Fakten wir zusammentragen, desto mehr verwirrt er sich. Dann haben wir den entscheidenden Fakt eben noch nicht gefunden. Was wäre das für ein Fakt? Tja, was für einer. Oder anders gesagt, vielleicht stimmen ein paar Fakten überhaupt nicht. Zum Beispiel der weiße Trabi, in dem die junge Frau fortgefahren wurde, wie Zellmer sagt. Merkwürdigerweise glaube ich das noch am ehesten. Aha. Jedenfalls, es muss ja ein Autofahrer gewesen sein, der die Tote am Unfallort abgeladen hat, das oder? Schon, aber wer hat den Wagen gefahren? Rahn oder Zellmers Tochter oder mal ganz verrückt Zellmer? Ich hab's schon mal gesagt, Zellmers Wagen ist laut Spurensicherung nicht zum Transport benutzt worden. Ich würde mich in dem Fall auch nicht auf einen weißen Trabi versteifen. Der Mensch, der der jungen Frau die Wohnung überlassen hat, fährt beispielsweise ebenfalls einen weißen Trabant. Ja, der Schuhmacher, bei dem waren sie ja inzwischen. Ja, aber rausgekommen ist nichts. Sie hätte ihm so rührselig geschrieben, was von Mord und Totschlag erwähnt, und da hätte er ein weiches Herz bekommen. Ich möchte bloß wissen, ob nicht ein paar Anhaltspunkte mehr im Brief waren. Aber der Mann hat ihn nicht aufgehoben, sagt er. Alle machen eine schlechte Figur in dem Fall. Natürlich. Zellmer kann durchgedreht haben, aus Kummer, aus Eifersucht. Aber wenn Geld dahinter steckt... Das ist bisher immer noch der sicherste Wegweiser zum Täter gewesen, glauben Sie mir. Also, noch einmal rein. Und noch einmal die Tochter. Einen schönen guten Morgen. Das kennen Sie nicht. Also einfach reinkommen, das ist meine Wohnung. Normalerweise würde ich es auch nicht tun, aber Sie scheinen mir einen Tatverdacht zu verdunkeln. Und da muss ich rasch handeln, um mich zu überzeugen. Guten Morgen. Herr Rahn, wenn ich recht vermute. Bleiben Sie ruhig liegen. Mir ist die Situation genauso peinlich wie Ihnen und Fräulein Zellmer. Auch wenn es bei mir nur Arbeit ist und bei Ihnen Vergnügen. Ich bin, bitte sehr, ich bin ganz zufällig hier. Natürlich. Sie jedenfalls haben nun also das kalte Hausboot mit der warmen Wohnung vertauscht. Ist das verboten? Das habe ich nicht mal angedeutet. Aber Sie werden zugeben, Sie stehen im schlechten Licht. Carla Zellmer ist tot. Hat sie davon gewusst, Herr Rahn, dass Sie inzwischen eine neue Bindung eingegangen sind? Hat sie es gewusst oder nicht? Natürlich hat sie es erfahren. Ein ganz klein wenig Rache werde ich wohl auch noch haben dürfen. Und nach alledem... Und am Samstag? Ich habe doch schon gesagt, ich war Apple fahren. Und wir wissen, dass das mit der Zeit nicht aufgeht. Also gut, ich war noch im Zentrum. Helmut, nicht! Du hast mir versprochen... Sollen wir die Suppe auslöffeln, die der sich eingebrockt hat? Also, wir waren, Loris und ich, wir waren in der Mokka-Bar am Fernsehturm. Die Serviererin wird sich erinnern, die kennt mich. Ach, Helmut! Ich war blöd, das zu verschweigen. Du kannst deinem Vater nicht helfen, Loris. Was wissen Sie? Zu leugnen hat keinen Sinn mehr. Wissen? Ich weiß nichts. Ich kann nur vermuten... Nur vermuten. Vater war außer sich, als der Hund umkam. Und Carla hatte das Rattengift gelegt. Wir haben tatsächlich Ratten. Ich glaube nicht, dass sie den Hund vergiften wollte. Aber als er tot war, Vater hat die Welt nicht mehr verstanden. Und am Samstag, da waren die beiden allein in der Wohnung. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ein Beweis ist es nicht. Nein, aber ein Hinweis. Nein, nein, bei Gott, nein, Herr Hauptmann, ich habe Carla nichts getan. Erzähl mal, jeder Mensch hat eine Grenze, darüber hinaus kann er nichts mehr verkraften. Bei Ihnen war sie erreicht. Aber ich war's nicht. Wir wissen von heftigen Auseinandersetzungen. Warum sollte ich sie umbringen? Sagen wir, es war ein unglücklicher Stoß. Ich bin an dem Tag nicht aus dem Zimmer gegangen. Nur abfahren habe ich sie gesehen. Nur abfahren im Wagen. Und wer anders als der Rahn war es? Wer sonst? War denn jemand bei ihr am Samstag? Irgendein anderer? Ich hab nichts gesehen, nichts gehört. Ich wollte auch nichts sehen. Aber der Rahn doch wohl. Und ich sag Ihnen... Der wollte auch bloß Geld von Carla. Wissen Sie, ich habe hier noch was gefunden. Was ist das, ein Buch? Der Nachbar hat es abgegeben. Er hat es von Carla gepumpt, sagt er. Das sind ja die Memoiren von Muhammad Ali. Och, deswegen habe ich es nicht mitgebracht, aber so habe ich es bekommen. Sie sollen es sehen, genau so, mit dieser Quittung. Da quittiert jemand, dass er von Carla 3000 Mark bekommen hat. Ich will es Ihnen zeigen. Dahinter steckt auch wieder dieser Rahn. Zeigen Sie mal her. 3000 Mark erhalten zu haben, bescheinigt. Aber Herr Zellmer, das ist ja hochwichtig. Das ändert ja alles. Herr Schumacher, Sie haben Ihre alte Wohnung Frau Zellmer überlassen, nicht wahr? Und ich habe ganz korrekt die Schlüssel übergeben. Wie konnten Sie das eigentlich arrangieren? Es war doch eine KWV-Wohnung, die Sie aufgegeben haben. Ach, das wollen Sie wissen. Ja, das habe ich Ihnen doch schon mal gesagt, weil ich keine Tauschwohnung benötigte. Schön, aber Sie können als Privatmann noch nicht über eine KWV-Wohnung verfügen. In diesem Falle war es möglich. Wissen Sie, ich arbeite bei der KWV und da, naja, da lässt sich das halt einrichten. Und es wäre ja auch eine sehr nützliche Entscheidung gewesen, wenn Frau Zellmer die Wohnung bekommen hätte, nicht wahr? Ja, das hatten Sie ebenfalls schon mal betont, Ihr sozial klopfendes Herz. Naja, wenn man helfen kann. Helfen? Wie hoch haben Sie sich denn Ihre Hilfe bezahlen lassen? Haben Sie die Frage nicht verstanden? Nein. Sie haben die vielen Annoncen, wie Sie sehr richtig betonten, nach sozialer Bedürftigkeit gesichtet. Das habe ich wohl. Natürlich. Denn von einem Bedürftigen konnten Sie viel Geld erwarten. Und das war der eigentliche Grund. Das verstehe ich nicht. Ich habe nur... Lassen Sie das Theater, Herr Schumacher. Für Frau Zellmer war der Wohnungswechsel eine Existenzfrage. Und als Sie das merkten, konnten Sie sie erpressen. Das ist eine Lüge. Wir haben eine Quittung in Händen, dass Frau Zellmer an Sie 3000 Mark bezahlt hat. Hier. Haben Sie sie quittiert? Oder nicht? Das hat meine Frau ausgeschrieben. Und ich muss es auslöffeln. Das müssen Sie allerdings. Als Angestellter der KWV werden Sie die Strafbarkeit sogar besser einschätzen können als wir. Ja. Ich gebe es zu. Ich zahle alles zurück. Sie werden es müssen. Und die Rechnung wird noch viel höher für Sie. Nein, nein. Das war alles. Mehr habe ich nicht. Keinen Pfennig habe ich. Von niemandem. Nur diese 3000. Und als Sie merkten, Herr Schumacher, dass Ihre Gattin in Unwissenheit eine Quittung ausgestellt hatte, wollten Sie das Beweisstück zurückholen? Nein, nein, nein. Und sind am Samstag zu Frau Zellmer gefahren? Nein. Mit Ihrem weißen Trabant? Nein, das... Das kann ja auch gar nicht sein, denn... Dann... Nicht wahr? Dann hätte ich doch die Quittung an mich genommen. Das ist doch wohl überzeugend. Es überzeugt überhaupt nicht. Die Quittung, wie der Zufall spielt, lag in einem Buch, Herr Schumacher. Frau Zellmer wird sie gedankenlos hineingesteckt haben. Ja, dann aber... Und das Buch war gerade in diesen Tagen ausgeliehen. Ein dummer Zufall. Nein, ein tödlicher Zufall. Sie machten sich auf die Suche. Mit Gewalt. Das war... Hören Sie, wenn wir einmal Bescheid wissen, sparen Sie sich Ihre Ausflüchte. Sie wandten Gewalt an. Und dabei musste Frau Zellmer sterben. Das ist ein Mord. Nein, kein Mord. Kein Mord. Sie war wie eine Furie. Ich musste mich wehren. Und plötzlich fällt sie auf die Heizung. Wie ein Torpedo. Sie war verletzt. Ich wollte sie in ein Krankenhaus fahren. Aber im Wagen. Oh, es war furchtbar. Sie kippte zur Seite. Ich weiß, wie es aussieht, wenn jemand tot ist. Ich bin wie irre umhergefahren. Da sah ich die beiden Wagen vor mir auf der Straße. Wie sie zusammenkrachten. Ein Toter zu viel. Das war ein Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Dramaturgie Adolf Skerl. Die Personen und ihre Darsteller waren Hauptmann Koch, Günter Grabert, Leutnant Stender, Siegfried Worch, Kurt Zellmer, Hans-Joachim Hegewald, Noris Zellmer, Heidemarie Gode, Helmut Rahn, Bernd Stübner, Frau Küken, Carla Valerius, Schumacher, Fred Arthur Geppert, Wendt, Eberhard Strauß. Schnitt Uschi Perkun, Ton Erika Schüttauf, Regieassistenz Matthias Thalheim, Regie Günther Bormann. Die An- und Absage sprach Klaus Zippel und dieser Krimi am Freitag wurde 1980 aufgenommen, lief aber erstmals am 16. Januar 1981 im Rundfunk der DDR. Das muss ich Ihnen nicht glauben. Doch. Es stimmt, die Rundfunkdatenbank weiß es genau. Der Regisseur von Ein Toter zu viel war, das haben Sie gehört, Günter Bormann. Und der war ein Radioveteran, zunächst als Programmsprecher, dann als Regieassistent und schließlich als Hauptregisseur. Ab 1958 inszenierte Bormann viele Hörspielproduktionen in den Studios der Leipziger Springerstraße, darunter rund 50 Krimis am Freitag. Jetzt überlegen Sie bitte, am letzten Sonnabend, vormittags zwischen 10 und 11, wo waren Sie da? Das war noch einmal unser Hauptmann aus Ein Toter zu viel. Und das können Sie beweisen. Und damit der Schauspieler Günter Grabert. Jemand hat einen ganz kleinen Fehler gemacht. Er war ein sehr markanter Hörspielermittler. Was bedeutet, dass sich der Mörder noch im Haus befindet? Und solche genretypischen Krimi-Klischee-Dialoge haute Grabert im Rundfunk am laufenden Band raus. Lieutenant Winterman hier, meine Polizeimarke. Günter Grabert war Jahrgang 1931. Ab Mitte der 50er war er im Schauspielhaus Leipzig engagiert. Auch in DDR-Fernsehkrimi-Dauerbrennern der 70er wie Polizeiruf 110, Der Staatsanwalt hat das Wort und Das unsichtbare Visier tauchte er auf. Ich halte mich an die Fakten. Im Hörspiel war er im Grunde immer der Ermittler. Der Kommissar Günter Grabert. Hauptmann Koch Günter Grabert. Hauptmann Lose Günter Grabert. Und natürlich ist er auch wieder in unserem nun folgenden DDR-Hörspiel dabei. Wir müssen wissen, wann es passiert ist. Und das klingt wie eine Nachfolgeepisode von Ein Toter zu viel, auch wegen Günter Grabert, der diesmal Hauptmann Lose heißt. Ein Mord im Gewächshaus beschäftigt die Beamten. Der zweite Krimi von Linda Tesma heißt Das Handicap von 1977, diesmal in der Regie von Klaus Zippel. Gute Unterhaltung. Krimi am Freitag. Heute Das Handicap. Kriminalhörspiel von Linda Tesma. Sie kommen spät, Hauptmann. Meine Tochter ist krank. Ich hoffe, Sie haben mich würdig vertreten, Schäfer. Spurensicherung, ärztliche Untersuchung. Er wurde mit dieser Eisenstange erschlagen. Aha. Und das ist der Tatort. Umgekippte Kübel. Zerbrochene Blumentöpfe. Als ob er sich gewehrt hätte. Wann geschah es? Ungefähr. Tja, durch die Wärme hier im Treibhaus ist die Leichenstarre aufgeschoben worden. So verdammt schwül hier. Wir lassen die Anlage vom Kriminaltechnischen Institut untersuchen. Kompliziertes Ding, was? Registriert alle Wärme- und Feuchtigkeitswerte vollautomatisch. Wer hat ihn gefunden? Die Postbotin. Er heißt Herbert Mecklenburg. Hat allein gelebt. Keine Angehörigen? Geschieden. Nur sein Hobby hatte er wohl noch, die Orchideen hier. Kostschwierig, das Ganze. Oder? Hier im Gewächshaus soll er die meiste Zeit des Tages verbracht haben. Wie hat er das bloß ausgehalten? Moment. Fast 35 Grad. Draußen sind es höchstens 5. Und Sie sollten sein Alter bedenken, Genosse Lose. 62. Wir müssen wissen, wann es passiert ist. Gestern Vormittag hat er seiner Nachbarin noch zugerufen, sie soll ihm Tabak mitbringen. Die Nachbarin scheint die letzte gewesen zu sein, die ihn lebend sah. Nein, Leutnant Schäfer, das war der Mörder. Wollen Sie zu mir? Frau Niederlein? Ja? Ich bin Hauptmann Lose. Mein Mitarbeiter, Leutnant Schäfer, Kriminalpolizei. Kommen Sie doch rein. Danke. Bitte. Setzen Sie sich. Ich habe eben nur meine Nichte Evelyn zur Bahn gebracht. Sie war ein paar Tage zu Besuch bei mir. Sie wissen, was auf dem Nachbargrundstück passiert ist. Ich habe das Gewächshaus nie betreten. Gestern nicht, heute nicht, nie. Warum nicht? Sie waren seine unmittelbare Nachbarin. Er wollte es nicht. Hat ihn gestern jemand besucht? Nur die Vierling habe ich gesehen. Gestern früh. Die Vierling? Wer ist das? Monika Vierling. Die beiden hatten's miteinander. Vor 2 Jahren. War doch allen hier in Felden bekannt. 2 Jahre ist eine lange Zeit. Sie ist 20 Jahre jünger, mindestens. Dann kam ihr Mann dahinter, da war's aus. Sie war nie wieder hier. Bis gestern. Können Sie uns mehr zu diesem Besuch sagen, Frau Niederlein? Mecklenburg hat die Vierling angebrüllt, dass er keine Kreditanstalt oder ein Wohltätigkeitsinstitut ist. Er wollte endlich seine 20.000 Mark wieder haben. Ihm wäre egal, woher sie das Geld nimmt. 20.000 Mark? Hat er gesagt. Was war Herr Mecklenburg für ein Mensch? Ein geiziger Pfennigfuchser. Und wie der damals seine Frau behandelt hat, richtig gemein. Einfach weggejagt. Dabei ist das so eine fabelhafte Frau. Immer hatte er nämlich Frauengeschichten, trotzdem er schon so alt war. Sie konnten ihn also nicht gut leiden? Nein. Aber den Tabak, um den er Sie gestern bat, den haben Sie mitgebracht? Ja. Es heißt, Herr Mecklenburg habe sehr zurückgezogen gelebt. Stimmt. War aber seine Schuld. Er hat den Abgrund zwischen sich und der Welt gegraben. Ja, aber warum? Sein Geld. Das war es. Darum traute er niemanden. Und niemandem hat er geholfen. Selbst wenn einer nur mal einen Hunderter brauchte. Es gibt also Leute, die Grund zur Wut auf ihn hatten. Jede Menge. Gehen Sie noch mal rüber zur Werkstatt. Was, die Vulkanisierwerkstatt, die auf Mecklenburgs Grundstück steht? War mal seine, bis sie Genossenschaft wurde. Aha. Und dann hatte er nichts mehr zu sagen. Immer gab's da Krach. Bis hierher zu mir konnte man das hören. Sie haben also nichts gesehen, Herr Weber, obwohl die Werkstatt auf demselben Grundstück wie das Gewächshaus steht. Wie denn? Dazwischen ist eine Hecke. Und Sie, Herr Gafkus? Versuchen Sie doch mal, ob Sie da durchkicken können. Die Hecke hat er extra angelegt, als er endgültig bei uns aufhörte. Und dabei war das uns völlig wurscht, was der in seinem Blumenhaus machte. Wir hatten schließlich zu arbeiten. Und Sie, Frau Lerche? Ihr Schreibtisch steht doch direkt am Fenster. Schon seit 10 Jahren. Ich soll schon lange einen Extraraum kriegen, denn als Buchhalterin mit in der Werkstatt sitzen, das ist ja wohl nicht das Richtige. Sie haben also auch nichts gesehen? Das kommt und geht hier doch den ganzen Tag, seit wir auch kleine Motorreparaturen machen. Ja, darauf bin ich spezialisiert, wa? Könnte zum Beispiel ein Kunde, der eine Panne hat, unbemerkt zu Mecklenburg rübergehen? Die rennen über das ganze Gelände, ungeduldig, weil sie mit ihren Autos weiter wollen. Bei uns ist auch noch nie was weggekommen. Allerdings wurde gestern ein Mann erschlagen, das scheinen Sie vergessen zu haben. Damit haben wir doch nichts zu tun, jener Leutnant. Wie standen Sie alle zu Herrn Mecklenburg? Naja. Na, sagst du ruhig, Werner. Nicht sehr gut. Sie müssen verstehen, er war mal unser Chef und damals wusste alles besser, konnte alles besser. Er ließ keinen hochkommen, verstehen Sie? Ja, immer spielt er seine Überlegenheit aus. Körperlich, geistig und finanziell. Bei dem Finanziellen war das ja auch kein Wunder. Wie meinen Sie das? Naja, krumme Geschäfte hat der gemacht, der Alletkönner. Aber das hat ihm ja auch das Genick gebrochen und aus war's mit dem Meisterjob. Krank wurde er auch noch. Nierensache. Ja, und schwupps war er schon Rentner. Und seitdem war er auf uns wütend, als ob wir was dafür konnten. Der kannte uns fast nicht mehr. Was waren das für krumme Geschäfte? Benzinschiebungen. Aber das kann Ihnen der Wischowski besser erklären. Mit Ihrem Werkstattleiter spricht schon mein Kollege. Also ich konnte ihn ganz gut leiden, Genosse Hauptmann. So? Mhm. Obgleich er sich in die Isolation geflüchtet hatte? Er war ein alter Mann, vergessen Sie das nicht. Da wird man manchmal wunderlich. Ja. Waren Sie ihm in irgendeiner Weise verpflichtet? Ist es notwendig, um jemanden gut leiden zu können? Manchmal schon. Zumindest dann, wenn alle anderen einen Menschen nicht so gut leiden können. Wissen Sie, ich kannte ihn vielleicht besser als die anderen. Hab seinen Wagen gepflegt. Auch gefahren? Manchmal. Schließlich war er froh, dass jemand ihn wartete und kein Geld dafür wollte. Sein Geiz war sprichwörtlich. Ja, das hörten wir bereits. Dabei hatte er es gar nicht nötig. Das wissen wir auch. Und was wissen Sie noch nicht? Wie sein Verhältnis zu Menschen war. Schlecht. Zu Frauen auch? Nein. Mit denen konnte er umgehen. Sehr gut sogar. Beispielsweise mit Monika Vierling. An der blieb er irgendwie hängen. Die bekam dann alles, was sie wollte. Und was wollte sie? Wissen Sie das auch? Ich glaube, das Haus am Weinberg. Mecklenburg kaufte es ihr ja. Herr Vierling hat dabei ruhig zugesehen. Der war sauer. Verdammt sauer. Und Mecklenburgs geschiedene Frau hat sich ebenfalls alles gefallen lassen. War ein Seelchen, die Frau. Konnte einfach nicht mit der Faust auf den Tisch hauen. Ein besseres Aschenbrödel. Ich habe 2 Kaffee bestellt, einverstanden? Was überlegen Sie, Hauptmann? Wo liegt das Motiv für die Tat, Schäfer? Geld? Mecklenburg hatte genug. Besaß 2 Häuser, das eigene und das andere, das er für die Monika Vierling gekauft hat. Dazu der Kontostand 30.000. Wir müssen unbedingt mit Frau Vierling sprechen. Sie oder ich? Ich. Sie sprechen mit Frau Mecklenburg. Geld war nicht das Problem, glaube ich. Der Mensch Mecklenburg. Also Sie meinen seine Charaktereigenschaften? Egoistisch, geizig, diktatorisch, unkollegial, besserwisserisch. Da kann einem schon mal der Kragen platzen. Erschlägt man deshalb einen Menschen? Und Mecklenburgs Frauengeschichten. In diesem Zusammenhang interessiert mich sehr, was Herr Feeling uns zu sagen hat. Auf Mecklenburgs Todin hat er hier in dieser Kneipe heute Mittag ein paar Lagen Bier spendiert. Sehen wir uns nochmal den Obduktionsbefund und den Bericht der Spurensicherung an. Kennen wir doch beide langsam auswendig. Keine Fingerabdrücke. Allerdings sollen sie nicht abgewischt sein, sondern sie sind nicht erkennbar. Die Eisenstange war nicht dick genug. Sie lag in der Handfläche. Ja, und der Obduktionsbefund erhärtet nur nochmal, was wir ohnehin wussten. Die hohe Gewächshaustemperatur macht den konkreten Eintritt der Leichenstarre nicht nachweisbar. Unser Handicap. Tja. Damit bleibt die Tatzeit nach wie vor im ungefähren Bereich von 24 Stunden. Zwischen dem 25., also gestern 11 Uhr, und heute, dem 26., 10 Uhr, als Mecklenburg tot aufgefunden wurde. Wer hat in diesen 24 Stunden das Gewächshaus betreten? 24 Stunden lang kann keiner das Gewächshaus ununterbrochen im Auge gehabt haben. Was ist mit den Leuten aus der Werkstatt? Nach übereinstimmenden Aussagen haben sie gestern alle gegen 17 Uhr die Werkstatt verlassen. Nur Wischowski sei länger geblieben. Das hat er auch mir gegenüber sofort freimütig gesagt, weil er öfter mal Überstunden machen müsse. Außerdem wohnt er nur ein paar Häuser weiter, falls familiär irgendwelche Probleme anliegen. Was nun diese Monika Feeling betrifft, habe ich nochmal mit dem ABV gesprochen. Und? Verkäuferin in der Drogerie, grundsätzlich einen sehr guten Ruf, bis auf diese Affäre mit Mecklenburg vor 2 Jahren. Doch die soll seit damals zu Ende sein. Gut, dann spreche ich jetzt mit ihr. Und Sie mit Frau Mecklenburg. Gut. Es ist schon besser so, dass Sie hierher gekommen sind. Warum? Zu Hause? Mein Mann hätte jeden Augenblick kommen können. Ach so. Hier sieht allerdings Ihre Kundschaft... Bei der hängt mir diese Geschichte sowieso an. Trotzdem sie lange vorbei ist. War sie aber wirklich vorbei? Natürlich. Man hat sie gestern früh gesehen, als sie zu Mecklenburg ging. Das hat damit nichts zu tun. Womit denn? Frau Feeling. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll. Versuchen Sie es einfach. Sie halten mich bestimmt auch für so eine Tier. Ich bin Kriminalist, kein Moralapostel. Es kann Dinge im menschlichen Zusammenleben geben, über die sich moralisch zu entrüsten dumm wäre. Danke. Und bitte haben Sie auch keine Angst, dass Ihr Mann etwas erfährt. Erzählen Sie mir nur, wie das alles kam. Mein Mann darf nichts erfahren, denn er wollte... Meinen Sie, ich verstehe nicht, dass er Mecklenburg an den Kragen wollte? Als ich das erkannte, habe ich Schluss gemacht. Wie fing denn alles an? Damals, mein Mann war nur Hilfsarbeiter. Die beiden Kinder kamen kurz hintereinander. Alle Anschaffungen hatten wir noch vor uns. Wir hatten ziemlich spät geheiratet. Ich war fast Ende 30. Nichts konnten wir uns extra leisten. Nicht einmal ein Fahrrad. Und Mecklenburg war nicht kleinlich? Mir gegenüber jedenfalls nicht. Das Haus am Weinberg zeigt es. Deswegen war ich gestern bei ihm. Das Haus gehört mir im Grunde gar nicht. Moment mal. Mecklenburg hatte uns einen Kredit gegeben. Ohne Zinsen. Aber plötzlich wollte er von einem Tag zum anderen sein Geld zurück. 20.000 Mark. Deshalb ging ich zu Mecklenburg gestern früh. Sie wollten Mecklenburg um einen Aufschub bitten? Ja. Wusste Ihr Mann davon? Nein. Durfte er auch nicht. Warum? Er hatte mir und Mecklenburg gedroht, wenn ich noch einmal hingehen würde. Und als Sie bei Mecklenburg waren, wollte er da um jeden Preis sein Geld zurück? Nein. Mich wollte er wieder haben. Und Sie? Ich hasste ihn plötzlich. Wie man nur einen Menschen hassen konnte. Er saß wie eine Spinne in seinem Gewächshaus. Aber mochten Sie ihn nicht? Früher. Es kann doch nicht nur das Geld gewesen sein. Damals. Nein. Damals hat er sich gerade scheiden lassen. Und mich ließ er in dem Glauben, das sei meinetwegen. Er war so verständnisvoll. Schließlich habe ich ja lange genug warten müssen. Sie mochten also am Anfang Herrn Mecklenburg? Bis ich begriff, dass er mich nur kaufen wollte. Ja, kaufen. Den Schreibtisch haben wir heute schon durchgesehen, Frau Mecklenburg. Sind Sie sehr erstaunt, dass ich so gefasst bin. Sie waren sehr lange mit Ihrem Mann verheiratet. Die Jahre allein machen es nicht. Leider. Worum wollten Sie mich bitten? Um den Kfz-Brief für den Wagen. Die Erbschaftsangelegenheiten sind noch nicht geklärt. Der Wagen gehört mir. Können Sie das beweisen? Hier, ein Schuldschein. 4000 Mark hatte ich noch von meinem Mann zu kriegen. Als Sicherheit überschrieb er mir den Wagen. Darf ich mal sehen? Ja, bitte. Ja, das hat seine Richtigkeit. Das heißt, notariell müssen wir es trotzdem noch mal prüfen lassen. Ich habe Zeit genug. Ihr Mann hätte Ihnen das Geld auszahlen können. Er hatte genug auf seinem Konto. Mein Mann hat niemals Bargeld aus der Hand gegeben. Aber so ist der Schuldschein eindeutig. Der Wagen gehört jetzt Ihnen. Ich weiß. Und er ist sogar das mindestens vierfache wert. Frau Mecklenburg, wo waren Sie in den letzten 24 Stunden? Hier. Herr Parnemann, bei dem Sie wohnen, kann das bestätigen? Er kann nicht nur, er wird. Leben Sie schon seit Ihrer Scheidung hier? Ein halbes Jahr danach. Durch Zufall lernte ich Kurt kennen. Er ist Invalidenrentner, Taubenzüchter aus Passion. Ein netter, verständnisvoller Mensch. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, müssen Sie heute Abend nochmal kommen. Er ist in der Stadt zu einer Sitzung seines Vereins. Sie bereiten eine Taubenauktion vor. Noch was ungeklärt, Genosse Hauptmann? Ja, eine ganze Menge. Zum Beispiel der Kfz-Brief von Mecklenburgs Wagen. Haben Sie den? Ich? Wieso denn ich? Wussten Sie etwa nicht, dass Mecklenburg den Wagen verkaufen wollte? Verkaufen? Nein. Ganz zufällig erfuhren wir es. Ich war gerade bei Frau Mecklenburg, als ein Käufer kam. Davon hat er mir nichts erzählt. Im Grunde ganz einfach. Er hatte seiner geschiedenen Frau einen Schuldschein ausgestellt mit dem Wagen als Sicherheit. Der Termin des Schuldscheins wäre beinahe abgelaufen und seine Frau hätte den Wagen bekommen. Jetzt glaube ich es langsam doch. Herbert Mecklenburg war wirklich ein ganz gerissener Hund. Entschuldigung, aber davon hätte er mir doch was sagen können, dass er den Wagen verkaufen will. So gut kenne ich den Mecklenburg wirklich nicht. Aber seinen Tod feierten Sie, wie es heißt. Und wenn? Sie haben doch sicher inzwischen gehört, dass meine Frau... Wäre es nicht richtiger, Ihrer Frau etwas mehr Vertrauen entgegenzubringen? Waren Sie schon mal in einer solchen Situation? Na also. Naja, dass es keinen Spaß macht, Hörner zu tragen, kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Zumal, wenn man nicht mehr der Jüngste ist. Wir haben sozusagen als reife, erfahrene Menschen geheiratet, wissen Sie. Bloß wollen Sie das Ihr ganzes Leben mit sich herumschleppen? Vor ein paar Tagen kam wieder so ein Brief, dass Monika... Mecklenburg ist tot. Bedauern tue ich es nicht. Egal, was Sie jetzt denken. Noch denke ich nichts, was Sie belastet, wenn Sie das meinen. Stundenlang saß ich in der Kneipe bei Weimann. Denn da musste sie ja vorbei, wenn sie zu ihm wollte. Und? Nichts. Aber ich kann sie ja verpasst haben. Und wenn Ihre Frau nur zur Mecklenburg ging, weil sie musste, ohne dass was war? Sie kennen Mecklenburg nicht. Warum trauen Sie sich nichts zu? Überall war doch bekannt, dass Monika... Das liegt 2 Jahre zurück, Herr Vierling. Jeden erwischt es irgendwann mal. Na, Sie scheinen seinen Tod ja auch nicht sehr zu bedauern, Herr Parnemann. Auch? Bin ich also nicht der Einzige? Nein. Stella hat übrigens richtig aufgeatmet. Frau Mecklenburg hatte ja auch jeden Grund. Allein, wenn ich an das Auto denke. Ja, ich kann Ihnen jedenfalls nicht weiterhelfen. Wie gut kannten Sie Herrn Mecklenburg? Na, sagen wir mal so. Weihnachtsgrüße schickte er mir keine. Sie mochten ihn also nicht? Ach, ich hatte nur immer den Eindruck, statt eines Herzens trägt er eine Geldkassette in der Brust. Und wie ist er zu dem vielen Geld gekommen? Tja, das ist nur auch so eine Sache. Und erzählt wird immer eine Menge. Benzinschiebungen heißt es, zum Beispiel. Och. Und er hat alte Reifen oft poliert und als neu verkauft. Dann noch Ersatzteile gehortet. Andere sagen so, ja, irgendwann hätte er auch mit geklauten Autos gehandelt. Andere? Frau Mecklenburg beispielsweise? Ach, stellen Sie sich mal vor, man schlachtet so einen Waren aus, wegen der Ersatzteile. Das Risiko ist relativ klein dabei. Haben Sie Beweise? Nee. Er war schließlich ein guter Handwerker. Kamen seine Leute früh, lag plötzlich ein ganzes Sortiment da. Wer fragt da noch? Wir kommen einfach nicht weiter. Interessiert uns Frau Niederlein? Was war mit ihr? Sie ohrfeigte auf offener Straße einen jungen Mann, der ihrer 17-jährigen Nichte Evelyn zu nahe kam. Haben Sie vielleicht noch ein paar Strafmandate für zu schnelles Fahren zu bieten? Nur noch, dass Mecklenburgs Kfz-Brief verschwunden ist. Und? Dass Joachim Wischowski, der Werkstattleiter, der AWG für eine Neubauwohnung 2000 Mark auf den Tisch geblättert hat. Monatelang war er deshalb gemahnt worden. Haben Sie eigentlich überprüft, ob Wischowski mit Mecklenburgs Wagen Taxifahrten unternahm? Mhm, stimmt. Und er bleibt dabei. Mecklenburg hätte es erlaubt. Mhm. Um den Wagen bestimmten Belastungen zu unterziehen. Aha. Warum braucht Wischowski eine neue Wohnung? Heirat und Nachwuchs in Aussicht. Woher hat er auf einmal die 2000 Mark Bargeld? Stellen wir uns mal vor, er hat den Kfz-Brief von Mecklenburg und gibt den als Sicherheit auf der Bank für einen Kredit ab. Nachprüfen. Habe ich schon. Und? Genau so war's. Er muss uns für naiv halten. Sein Fehler. Langsam muss ich glauben, ich bin der Hauptverdächtige für Sie. Und wenn es so wäre? Wie kommen Sie denn darauf? Warum haben Sie uns das mit dem Kfz-Brief verschwiegen? Kfz-Brief? Nun haben wir mal raus mit der Sprache, ja, Herr Wischowski? Beispielsweise, was soll das hier? Ja, ich weiß nicht. Mecklenburgs Unterschrift, kopiert in verschiedenen Größen. Ja, Mecklenburg war doch damals Chef der Werkstatt. Oft aber nicht da. Einzelne Kunden wollten aber eine Rechnung. Hat es mir erlaubt. Wer hätte doch Blankorechnungen unterschreiben können? Wollte er nicht. War misstrauisch. Versuchte Urkundenfälschung wird es der Staatsanwalt trotzdem nennen. Warum wollen Sie mich denn bloß fertig machen? Das schaffen Sie ganz allein. Na gut. Ich brauchte Geld. Aha. Für die Neubauwohnung. Kredit gibt es aber nun mal nur gegen eine handfeste Garantie. Wagen oder Grundstück zum Beispiel. Sie hätten doch mit Mecklenburg reden können. Habe ich alles versucht. Hätte ihn keinen Pfennig gekostet. Nur für einige Zeit den Kfz-Brief leihen und seine Unterschrift. Den Wagen hatte er schon als Sicherheit an seiner Frau verpfändet. Davon hatte er mir aber nichts erzählt. Also haben Sie den Kfz-Brief verschwinden lassen und seine Unterschrift gefälscht. Ja. Und er merkte es, als er den Wagen verkaufen wollte, stimmt's? Er hat getobt. Da haben Sie doch ein wunderschönes Motiv gehabt, ihn zu beseitigen. Oder? Doch nicht deswegen. Er hätte Sie anzeigen können. Da bringt man deshalb gleich einen um? Da könnte ich auch sagen, die liebe Lerche hat einen Grund. Eine Unverschämtheit, sowas zu behaupten. Standen Sie in intimer Beziehung zu Herrn Mecklenburg? Ja oder nein? Ja. Hat er Ihnen die Ehe versprochen? Ja. Wir mochten uns. Ist das verboten? Wie viele Chancen habe ich denn noch? Da können Sie auch den Gaufkuss verdächtigen. Der hat sich so manches nämlich besorgt von Mecklenburgs Grundstück. Nicht geklaut, Jonas Hauptmann. Organisiert, würde ich sagen. Da wusste er schon ja nicht mehr, was er mit dem Schutt anfangen sollte. Sie aber wussten es. Ja, ein bisschen Geschäftsgeist muss man haben, wenn man zu was bringen will. Frau Lerche sagte, Herr Mecklenburg wollte Sie anzeigen? Das hätte er nie gewagt. Da hat er selber genug Dreck am Stecken gehabt. Und wenn doch? Ein bisschen Angst hat ja auch, ja. Also hatten Sie auch ein Motiv? Ich hab 5 Jörn und die Liebig. Die stört sich dann ins Unglück. Ihre große Tochter ist 16. Ja, die Irene, ja. Und Mecklenburg wollte mal was von ihr. Ja, der alte Zausel ging ja an die Wäsche. Da drohten Sie mit der Axt, stimmt's? Stimmt, aber zujauen halt nicht. Ja, und warum nicht? Weil mir einer geflüstert hat, dass Irene ohne Jans unschuldig dran war. Gehen Sie hier ran. Ja, Leutnant Schäfer? Ich verstehe. Gut, ich schreibe es auf. Ja? Ja? Ja? Ja, ich habe verstanden, danke. Na? Das Hygrometer. Der Feuchtigkeitsmesser. An dem ist ein Abfall der Luftfeuchtigkeit verzeichnet. Drin 35, draußen nur 5 Grad. Wenn also jemand die Tür öffnet, fällt die Temperatur. Und die Luftfeuchtigkeit. Wann ist sie gefallen? Zum Beispiel 8 Uhr und kurz nach 8 am 25. Da ging Mecklenburg ins Gewächshaus und Monika Vierling besuchte ihn dort. 10 Uhr des folgenden Tages, also am 26. Fand ihn die Postfrau tot. 11 Uhr des 25. Des 25. Moment. Ah ja, er verließ das Gewächshaus und bestellte sich Tabak bei Frau Niederlein. Und 13 Uhr des 25. Das muss der Mörder gewesen sein. 13 Uhr? Ist immer bei uns Pause. Ja, seit Jahren. Wird zusammen Mittag gegessen. Einer kauft hier rum, der andere da. Aber die Mittagspause wird immer genau eingehalten. Ne? Von 1:30 bis 2:30. Gut, dann werden wir auch feststellen können, wer Mecklenburg getötet hat. Wieso? Er war zwar geizig, aber nicht, wenn es um sein Hobby ging. Was denn, die Dinger da, die Orchideen? Genau. Mecklenburg hat sich nämlich so teure Apparaturen zugelegt, dass sie jetzt seinen Mörder entlarven. Ich sagte ja, der war immer so raffiniert, bis über den Tod hinaus. Von uns war es keiner. So sicher? Ich hatte nämlich Pudding gekocht und alle haben damals zusammen gegessen. Stimmt, Genosse Leutnant, war mir ganz entfallen. Wir haben nämlich noch gesessen und ich habe den anderen erzählt, warum ich nur noch Pfeife rauche. Pfeife? Moment mal. Ja, natürlich. Kommen Sie, Schäfer. Sie wissen also, wer es getan hat. Wirklich? Ja, Frau Niederlein. Wir brauchen nur noch von Ihnen eine Auskunft. Bitte? Haben Sie Herrn Mecklenburg den Tabak rübergebracht, den er bestellt hat? Den Tabak? Wann haben Sie den rübergebracht? Oder tat das vielleicht Ihre Nichte Evelyn? Vorher war nämlich Frau Vierling da. Und die wollte nicht so, wie Herr Mecklenburg wollte. Aber dann brachte Ihre Nichte den Tabak rüber, stimmt's? Ja. Und weiter? Sie hat es von sich aus gemacht. Als ich es sah, war es zu spät. Sie ging hinterher. Er fiel über sie her und Evelyn rannte weg. Sie sah mich nicht. Da bin ich dann rein. Ich war wütend. Ich habe ihn beschimpft, aber er lachte nur, sagte, diese Jungen warten ja nur darauf. Da habe ich dann nach irgendwas gegriffen und zugeschlagen. Es war doch gemein, so gemein. Evelyn ahnte von nichts. Als sie zurückkam, saß ich schon wieder in der Küche. Später am anderen Tag brachte ich sie zur Bahn. Sie schämte sich, mir zu erzählen, was Mecklenburg ihr antun wollte. Kommen Sie bitte mit, Frau Niederlein. Ja. Das ist verdammt elend zumute. Ja. Man kann sich nun mal die Täter nicht aussuchen. Auch nicht die Umstände. Wir brachten Das Handicap. Kriminalhörspiel von Linda Tesmer. Dramaturg Hans Bräunlich. Die Personen und ihre Darsteller waren Hauptmann Lohse, Günter Grabert, Leutnant Schäfer, Friedhelm Eberle, Frau Niederlein, Carla Valerius, Monika Vierling, Marilou Pohlmann, Dieter Vierling, Fried Delmare. Wischowski, Siegfried Voss, Frau Mickelnbrück, Annemarie Collin, Kurt Parnemann, Max Bernhardt, Fräulein Lerche, Ursula Sukup, Weber, Immo Zielke, Gafkus, Dieter Bellmann. Schnitt Steffen Jewulski, Ton Erika Schüttauf. Regieassistenz Ingeborg Blüthner. Regie Klaus Zippel. Die An- und Absage sprach Günter Bormann. Und dieser Krimi am Freitag wurde 1976 aufgenommen. Er lief aber erst am 4. Februar 1977 im Rundfunk der DDR. Die Autorin Linda Tesmer schrieb neben ihren Hörfunk-Krimis auch eine heitere Radioserie namens Gemeindeschwester Erika. 12 Folgen entstanden 1982. Und die Schauspielerin Dagmar Dempe spielte die Titelfigur. Und übrigens, diese Dagmar Dempe kennen Sie seit 30 Jahren als deutsche Feststimme von Meryl Streep. Das nur nebenbei. Das Fernsehen der DDR plante damals eine Verfilmung der Erika-Geschichten und hatte Linda Tesmer bereits als Autorin der Fernsehversion im Auge. Doch Tesmer stellte 1983 den Antrag auf Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft und Übersiedlung in die Bundesrepublik. Das konnte sie tun, sobald sie 60 wurde und damit das vorgeschriebene Rentenalter für Frauen erreicht hatte. Anfang 1984 zog sie nach Schleswig-Holstein. Ihre Fernsehserie aber wurde nicht weiterverfolgt. Auch schrieb sie seitdem keine weiteren Hörspiele mehr. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Radiokuriositäten. Der Mitteldeutsche Rundfunk organisierte uns diese beiden Krimis am Freitag. Die Reihe lief zwischen 1976 und 1991. Und jetzt habe ich noch einen Tipp für Sie. Aus dem Mitteldeutschen Rundfunk kommt der Podcast Steffi und Isa. Und den hören Sie im schönsten Dresdner Sächsisch. Die aktuelle Staffel ist da und sie heißt Haus mit Gästen. Kein Mucks erscheint jede Woche, immer vorab in der ARD-Audiothek. Aber an welchem Tag nochmal? An jedem Donnerstag werden wir Ihnen Hörspiele bringen. Eine kurze Einführung wird auf das jeweilige Hörspiel und seinen Autor eingehen. Ja, und falls Sie bis nächsten Donnerstag noch einen neuen Hörspiel-Podcast aus der Audiothek kennenlernen möchten, dann probieren Sie bitte mal 1001 Nacht aus. Hörspielgeschichten, die nach Kairo und Bagdad, nach China und Indien führen. Es treffen Jahrhunderte alte arabische und persische Legenden auf das Heute. Jeden Freitag neue Folgen, 1001 Nacht, eine Deutschlandfunk-Produktion in der ARD-Audiothek. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken. Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.